Telekom Fernsprecher Panierstraße 33 an Ecke Maybachufer an Radio Apoe. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein rotes, angeschlossenes Hollandfahrrad sowie eine ehemalige Taubenschutzanlage, also diese Taubenspikes. Ansonsten außer einem Haufen Laub keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.